Good morning! Guten Morgen! We are awake! Wir sind wach! Ready to help you live a life of experience. Bereit, dir zu helfen, ein Leben mit Erfahrungen zu leben. My friend. Mein Freund. It's very, very, very sad. Es ist sehr, sehr, sehr traurig. That the only difference between many Christians and non-Christians is that at the end of their lives on earth they go to heaven. Dass der einzige Unterschied zwischen vielen Christen und Nicht-Christen ist, dass sie am Ende ihres Lebens auf der Erde in den Himmel gehen. Think about this. Denk darüber nach. You know, I know non-Christians who have a much more abundant life than Christians. Weißt du, ich kenne Nicht-Christen, die ein viel erfüllteres Leben haben als Christen. Daniel is shaking his head. He knows probably more non-Christians than Christians who have an abundant life. Daniel schüttelt seinen Kopf. Er kennt vermutlich mehr Nicht-Christen als Christen, die ein erfülltes Leben haben. I know non-Christians who have a much better marriage than many Christians I know. Ich kenne Nicht-Christen, die eine viel bessere Ehe führen als viele Christen, die ich kenne. Now, what am I telling you through this? Was sage ich dir durch diese Aussagen? I'm telling you that it doesn't help you to be satisfied just with knowledge and understanding through meditation. Ich sage dir, dass es nicht hilft, nur mit Wissen und Verständnis durch Meditation zufrieden zu sein. We have to always pursue experience. Wir müssen immer der Erfahrung nachjagen. If Christianity is not an experience, it's really very little more than just another religion. Wenn es im Christentum nicht um Erleben geht, dann ist es nur wenig anders als eine andere Religion. Think about this thought. Denke über diesen Gedanken. Today we have more information and revelation than ever before in history. In der heutigen Zeit haben wir mehr Informationen und Offenbarung als jemals zuvor in der Geschichte. I give an example. Ich gebe ein Beispiel. Today there is more information and understanding on how to make a marriage work. Heute gibt es mehr Information und Verständnis, damit eine Ehe funktioniert. But there have never been so many divorces than there are today. Aber es gab noch nie so viele Scheidungen wie in der heutigen Zeit. I give another example. Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Never have we had so much knowledge and understanding about how to live healthy. Noch nie hatten wir so viel Wissen und Verständnis, wie wir gesund leben können. Never have there been so many sick people. Noch nie gab es so viele kranke Menschen. I give you a third example. Ein drittes Beispiel. Never have we had so much knowledge and understanding on how to live successfully. Noch nie hatten wir so viel Wissen und Verständnis darüber, wie man erfolgreich leben kann. And yet the gap between successful and wealthy people and failures in poor people gets bigger and bigger and bigger. Und doch wird die Lücke zwischen erfolgreichen, wohlhabenden Menschen und erfolglosen armen Menschen größer und größer und größer. So what's happening? Was passiert da? Here's what's happening. Folgendes passiert. The gap between knowledge and understanding through meditation and through experience is getting wider and wider and wider. Der Abstand zwischen Wissen und Verständnis durch Meditation und an Erfahrungen wird größer und größer und größer. I want to plant a seed in your heart. Ich will einen Samen in dein Herz pflanzen. And it's the seed that God has planted in my heart many, many decades ago. Und das ist der Same, der Gott vor vielen, vielen Jahrzehnten in mein Herz gepflanzt hat. Desperation for experience. Verzweiflung nach Erfahrungen. You know, it is really, really funny. Weißt du, es ist wirklich komisch. When I sometimes talk about my experience with heaven and the cloud of witnesses and the supernatural world. Wenn ich manchmal über meine Erfahrungen, über den Himmel, die Wolke der Zeugen und der übernatürlichen Welt spreche. What's happening is the people who listen to this are divided. Was passiert ist, dass die Menschen, die zuhören, geteilt werden. There's one group of people that says, "Oh my God, that's what I want. That's what I want. That's what I want." Es gibt eine Gruppe an Menschen, die sagen, "Oh mein Gott, das ist das, was ich will. Das ist das, was ich will." If he can have this experience, so can I. Wenn er diese Erlebnisse haben kann, dann kann ich es auch. And they begin to pursue experience. Und dann streben sie Erfahrungen an. And those are people who then move from understanding, from knowledge to understanding to experience. Und das sind diese Menschen, die vom Verstehen, vom Wissen zum Verständnis zur Erfahrung sich bewegen. But then there's a second group. Da gibt es noch eine zweite Gruppe. That keeps trying to convince me that experience is no good for Christians. We need a foundation of the Word of God. Die versuchen mich davon zu überzeugen, dass Erfahrungen nicht gut für Christen sind, sondern dass wir ein Fundament aus dem Wort Gottes brauchen. Oh, Reinhard is just always talking about experience. Oh, Reinhard spricht immer nur über Erlebnisse. Listen to me. Hör mir zu. You tell me what limitation the Bible puts on you regarding experience, the reality of heaven now. Du sagst mir, welche Begrenzung die Bibel dir auferlegt, was Erfahrungen anbelangt, die du schon jetzt haben kannst. There's no limitation. Es gibt keine Begrenzungen. To those who believe all things are possible. Für die, die glauben, ist alles möglich. Jesus, literally, he overcame time, he overcame physical limitations, he walked through the wall, he time traveled. Jesus überwand buchstäblich Zeit. Er überwand physische Grenzen, er ging durch die Wände, er reiste durch die Zeit. I mean, Jesus hid him in a place where there was no place to be hiding. So I believe he made himself invisible. Jesus versteckte sich an einem Ort, wo es keinen Platz gibt, sich zu verstecken. So denke ich, dass er sich selber unsichtbar machte. This morning in my devotion I was reading in John chapter 6. Heute Morgen in meiner Andacht las ich Johannes Kapitel 6. The boat was in the middle of the lake. Das Boot war mitten auf dem See. The moment Jesus stepped inside of the boat was instantly about 2 kilometers further on at the shore. Als Jesus in das Boot trat, war das Boot sofort rund 2 Kilometer näher zur Küste. If you want to be happy just through knowing and understanding, wenn du nur durch Wissen und Verständnis glücklich sein willst, then stay happy with it. Dann sei glücklich damit. I don't want to step inside of the boat and I don't want to know and understand that it can happen that I instantly get to the other side. I want to get to the other side instantly. Ich will nicht ins Boot treten und durch Wissen und Verständnis wissen, dass es passieren kann, dass ich sofort zum anderen Ufer gehen kann. Ich will sofort zum anderen Ufer gehen. Yes, I love spiritual experiences. Ja, ich liebe geistliche Erlebnisse. Yes, I pursue them. Ja, ich verfolge sie. I want perception, that's why I study the Bible. Ich will Erkenntnis, deswegen studiere ich die Bibel. I want to come to an understanding through meditation, that's why I meditate usually hours every day. Ich will durch Meditation zum Verständnis kommen, deswegen meditiere ich normalerweise während Stunden jeden Tag. But my heart gets so sick if meditation doesn't end in experience. Doch wird mein Herz so sehr krank, wenn die Meditation nicht in Erfahrung endet. The Bible tells us, die Bibel sagt uns, that hope deferred makes the heart sick. Dass unerfüllte Hoffnung das Herz krank macht. So people who all just stop with meditation, they get a sick heart because they're always hoping for the experience but never have it. So werden Menschen, die mit Meditation aufhören, ein krankes Herz bekommen, weil sie immer auf die Erfahrung hoffen, sie jedoch nie haben. So the seed I want to plant in your heart is this seed. Der Same, den ich in dein Herz pflanzen will, ist folgender. A hunger and desperation for experience. Einen Hunger und Verzweiflung nach Erfahrungen. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.